Zeugin Sarah Nebel, Israel, Hausfrau, 57 Jahre alt, 96. Verhandlungstag, 2.10.1964. Frau Nebel, Sie wohnen in? Jerusalem. Jerusalem, Baka. Und Sie sind verheiratet? Ja. Und mit den Angeklagten sind Sie nicht verwandt und nicht verschwägert? Nein. Frau Nebel, wollen Sie uns bitte zunächst einmal erzählen, wo Ihr Geburtsland ist? Das war Ungarn. Das war Ungarn. Siebenbürgen. Siebenbürgen. Und in welcher Stadt? Bistritz. Bitte? Bistritz. Bistritz. Bis zu welchem Jahr haben Sie dort gewohnt? In Bistritz habe ich bis 1944. Bis 1944? 44. 44? Ja. Bis 1944. Und waren Sie damals schon verheiratet? Nein, ich war nicht verheiratet. Sie war nicht verheiratet. Haben Sie damals mit Ihren Eltern dort gewohnt? Ja. Und was hat Ihr Vater für ein Gewerbe gehabt? Mühlenbesitzer. Mühlenbesitzer. Haben Sie bei dieser Gelegenheit in dieser Zeit Gelegenheit gehabt, den Dr. Capesius kennenzulernen? Dr. Capesius kenne ich noch aus Bukarest. Ich habe dort gelebt seit 35 bis 38. 35 bis 38. Ja. Waren Sie in Bukarest? War ich in Bukarest. Erzählen Sie uns doch bitte mal, aus welchem Anlass Sie dort waren und auf welche Weise Sie den Dr. Capesius kennengelernt haben. Ich habe dort gelebt in Bukarest. In Stradella Sfântu Spiridon hieß die Straße 5. Dr. Capesius wohnte am zweiten Stock und ich wohnte parterre. Ich war im Hause des Herrn Roda, Leo Roda, Emma und Leo Roda. Der Herr war blind und ich war seine Gesellschafterin. Und der Dr. Capesius hat im zweiten Stock desselben Hauses gewohnt. Ja. Und zwar in den Jahren 35 bis 38. So beiläufig bis 38. Ja. War er die ganze Zeit dort oder war er... Ich kann mich nicht so genau erinnern. Das wissen Sie nicht so genau. Aber einige Jahre haben Sie zusammen in diesem Haus gelebt. Ja. Und Sie wussten also nicht nur seinen Namen, sondern haben auch gar keinen Irrtum in seiner Person gehabt. Sie Nein. haben ihn also von Ansehen und dem Namen nachgekannt. Ja, ich habe auch mit ihm manches Mal gesprochen und auch mit seiner Gattin auch. Auch manches Mal mit ihm gesprochen und ja. mit seiner Frau auch. Ja. Wissen Sie, was er damals für eine Beschäftigung gehabt hat? Er war bei der Bayer-Industrie, Vertreter ja. der Bayer-Werke. Vertreter der Bayer-Werke. Und... Dann sind Sie wieder zurückgegangen, 38? Ja, aber meine Mutter war krank und ich bin zurück nach Bistritz. Zu den Eltern gegangen, Zu nach Eltern. Bistritz. Bis 44, sagten Sie. Und was geschah 44? 44, Anfang Mai, wurden wir aus den Wohnungen geholt, auf einem Berg, wo einige Baracken standen. Nicht alle hatten wir wo zu Hause, wir waren draußen. Dort waren wir bis Ende Mai. 1944. Am 31. Mai wurden wir einwaggoniert in Viehwaggone und man führte uns 3 Tage sind wir gefahren bis Auschwitz. Am 3. Juni, Sonnabend in der Nacht, sind wir nach Auschwitz angelangt. Am 3. Juni 1944? Ja. Ja. Und jetzt erzählen Sie uns bitte einmal, wie Sie dort angekommen sind und wo Sie ausgeladen wurden und was sich da abgespielt hat. In Auschwitz sind wir angelangt. Da wurden die Waggone geöffnet. Wir wurden herausgeschleppt. Die Frauen wurden auf einer Seite, die Männer auf der anderen Seite in 5 Reihen aufgestellt. Ja, einen Moment mal bitte. Wissen Sie uns oder können Sie uns noch sagen, wo der Zug ausgeladen worden ist? Vor dem Lager, in dem Lager, Bahnhof in Auschwitz oder wo? Ich glaube, das war Birkenau. Birkenau. Ich war dort nur 3 Tage. Ja. Ist der Zug eingefahren mitten in ein Lager hinein? Waren links und rechts Baracken? Oder war da freies Feld oder was? Es war sehr hell. Sehr kalt. Es war sehr beleuchtet. Sehr beleuchtet. Ja. War es mitten in der Nacht? Mitten in der Nacht, es war, ja. Ja. Samstag in der Nacht. Ja. Nun, als der Zug hielt, ja, wer hat Sie aufgefordert, auszusteigen? Es waren dort sehr viele SS-Soldaten und es waren viele Häftlinge in gestreiften Anzügen. Die Sie aufgefordert haben, auszusteigen. Hat man Ihnen auch gesagt, was Sie mit Ihrem Gepäck machen sollen? Die haben gesagt, wir sollen die Gepäcke drinnen lassen, denn wir bekommen sie am nächsten Tag. Ja. Daraufhin sind Sie also ausgestiegen. Und wer hat Ihnen nun gesagt, wo Sie sich aufstellen sollten? Das waren einige Soldaten und die Häftlinge in gestreiften Anzügen. Ja. Und zwar, was hat man Ihnen gesagt? Männer auf diese Seite, Frauen und Kinder. Frauen auf der anderen Seite. Frauen und Kinder auf die andere Seite. Ja. Nachdem Sie sich nun aufgestellt hatten, hat man Ihnen dann gesagt, Sie möchten sich nun in Bewegung setzen, nach vorn gehen oder ja, wie? Ja, nach vorne gehen, wir kamen bis zur Rampe. Was verstehen Sie unter der Rampe, Frau Zeugin? Dort, wo man uns dann teilten. Ach so. Die Jüngeren und die Eltern. Die Elternfrauen mit Kindern wurden sofort auf der anderen Seite geschickt, zur Gaskammer, und die Jüngeren wurden zur Arbeit ausgewählt. Und wer machte das? Dort stand ein Offizier. Ich erkannte ihn sofort, das war Dr. Capesius. War der noch dabei? Eine Schwester, drei Brüder und mein Vater. Die Mutter lebte nicht mehr? Die Mutter lebte nicht mehr. Und wo kam der Vater und die drei Brüder hin? Die kamen sofort. Ein Bruder ist nach Hause gekommen, er lebt in Israel, aber zwei Brüder, eine Schwester und alle Kinder wurden sofort vergast. Auch die Brüder? Auch die Brüder, zwei Brüder und eine Schwester. Und der Vater? Der Vater auch, natürlich. Sie haben mit ihm nicht gesprochen, mit dem Dr. Capesius? Nein. Ich hatte keinen Mut mehr, zu ihm zu sprechen. Und warum? Ich habe gesehen, er hat mich nicht erkannt. Er war überhaupt nicht überrascht. Ich wollte aber dann zurück. Ich sagte einer Freundin, ich muss zurück. Ich muss mit ihm sprechen. Ich will ihn bitten, er soll mich zu meiner Familie zurücklassen. Ich dachte, ein Bekannter, er wird mich doch zurücklassen, er wird mir helfen. Und da wollte ich zurück, da stand vor mir ein deutscher Soldat mit Gewehr. Ich sprach ihm an, sagen Sie bitte, ist das nicht der Dr. Capesius? Der Soldat machte große Augen und sagte, doch, das ist der Apotheker Dr. Capesius. Aber woher kennen Sie ihn? Ich sagte ihm, ich kenne ihn noch aus Rumänien. Aber dann konnte ich nicht mehr zurück, denn es kamen viele Frauen. Wir wurden nach vorne geschickt. In das Bad, wo wir uns auskleiden mussten. Die Haare wurden uns geschnitten. Wir bekamen dort andere Sachen. Dann führte man uns in eine Baracke. Sehr viele Frauen, wo wir keinen Platz hatten zu sitzen, weder zu liegen. Da waren wir 3 Tage und 3 Nächte. Dann holte man uns heraus. Wir wurden in eine andere Baracke geführt, wo wir Arbeitskleider bekamen. Dann wurden wir einwagoniert und nach Lettland geschickt, nach Riga. Von Riga, dort waren wir einige Wochen, schickte man uns nach Dundanga. Das war ein Wald, wo wir Bäume fällen mussten. Da waren wir wieder. Wo ist dieser Wald, Dundanga? Das war in Lettland, in Lettland? Nach Riga. Nach Riga. Ja. War das in der Richtung nach Wesenberg zu oder nach Osten zu noch? Ich kann mich nicht das genau. Wissen Sie nicht? Nein. Von Dundanga, da wurden wir Anfang August wieder weggeschickt. Und zwar zu Fuß gingen wir bis Goldingen. Da gingen wir 3 Wochen. In Tundanga, in Goldingen, wurden wir wieder einwagoniert, nach Stutthof gebracht. Dort waren wir wieder einige Tage. Das war ein Vernichtungslager. Es war fürchterlich. Wir wurden wieder einwagoniert und nach Leipzig gebracht. In Leipzig haben wir in der Fabrik ATG bei Schönau gearbeitet. Wir haben Flugzeuge gebaut. Dort haben wir bis Januar gearbeitet. Januar 1945. Von dort schickte man uns wieder nach Balberge. In Balberge haben wir Bunker gebaut. Dort waren wir dann wieder bis Februar 1945. Dann holte man uns zurück nach Leipzig. Da war aber keine Arbeit mehr, denn die Fabrik war inzwischen bombardiert. Wir waren dort bis Mitte März. Dann wurden wir wieder versammelt. Wir gingen dann wieder zu Fuß, einige Wochen, bis zum 24. April 1945. Wir wurden von den Amerikanern befreit, in Wurzen. Ich habe hier auch ein Zeugnis. Was haben Sie bitte? Hier habe ich ein Zeugnis darüber. Ein Zeugnis? Ja. Frau Zeugin, es würde mich interessieren, haben Sie den Dr. Capesius noch einmal im Lager Auschwitz gesehen? Nein, ich war nur 3 Tage, aber ich begegnete Dr. Capesius im Sommer 1939. Da war er mit seiner Gattin. Wir haben uns sehr freundlich begrüßt. Da war ein sehr schöner Park. Wir gingen hin. Da stand ein Gewerbeverein. So hieß dieses Gebäude. Wir gingen zu dritt auf die Terrasse. Wir haben sogar zusammen Bier getrunken. In? Das Bier haben wir zusammen getrunken. Ja, wo war das? In? Bistritz, in meiner Heimatstadt. In Bistritz. Aber in Auschwitz habe ich ihn nicht mehr gesehen. Nicht mehr gesehen. Herr Rechtsanwalt-Aumann, Sie haben die Zeugen benannt. Haben Sie noch eine Frage? Ich habe keine weiteren. Keine Frage. Herr Rechtsanwalt-Raben. Hat das Gericht noch Fragen? Die Verteidigung. Herr Rechtsanwalt Steinacker. Frau Zeugin, können Sie sich daran erinnern, wo Sie Pfingsten 1944 waren? Wir waren in unserem Ghetto auf dieser Burg. Das war also noch in Siebenbürgen? Ja. Haben Sie das Pfingstfest noch in Siebenbürgen erlebt? Ja, das war Sonntag, Montag und Mittwoch in der Nacht wurden wir einwagoniert. Erst danach, ja. Waren in dem Transport nur Personen aus Ihrer Heimat, aus Bistritz? Auch aus der Umgebung. Wir waren dort 8.000. 8.000 Personen? Ja. Aus welcher Umgebung, aus welchen Städten? Dort waren Dörfer. Dörfer. Die Stadt war Bistritz. Bistritz war die größte Stadt, die nächste größere Stadt. Ja. Als Sie den Soldaten auf der Rampe gefragt haben, nachdem der Vorgang der Selektion, den Sie geschildert haben, schon vorbei war, ist das nicht der Dr. Capesius. Können Sie sagen, was das für ein Soldat für eine Uniform anhat, ob das ein Wachposten war oder ein Offizier? Es war kein Offizier, das war ein einfacher Soldat mit einer kleinen Mütze ohne Schild. Ohne? Ohne Schild. Was? Eine Mütze. Was für eine Mütze? Eine gerade Mütze. Ja, eine nicht so wie die Offiziere. Ein Käppi? So wie ein Käppi. Ja. Ohne Mütze. Ja, ohne Schirm. Ohne Schirm, das habe ich verstanden. Nein, der Schirm, der... Eine Kappe mit Schirm, das trug Dr. Capesius. Das war eine Offiziermütze. Eine Kappe mit Schirm? Ja, aber der Soldat hatte ohne Schild. Eine einfache Kappe. Also so ein Käppi, ja? Ja, und er hatte Gewehr. Die mussten uns begleiten ins Bad. Ach, die begleiteten Sie ins Bad? Ja. Dieser Soldat hat das zu Ihnen gesagt. Er hat gesagt, Dr. Capesius, das ist der Apotheker aus Rumänien. Nein. Das hat er nicht gesagt. Ich habe gesagt, denn Sie er hat sich gewundert, woher kennen Sie ihn? Ja, das haben Sie gesagt. Ja. Habe ich so verstanden. Da habe ich ihm gesagt, ich kenne ihn aus Rumänien. Und er hat Haben Sie gesagt, er ist Apotheker oder er hat das gesagt? Er hat gesagt. Ich habe nur so viel gefragt. Sagen Sie bitte, ist das der Dr. Capesius? Ja. Der Soldat machte große Augen. Ja, das haben Sie gesagt. Und sagte, doch, das ist der Apotheker, Dr. Capesius. Der Apotheker? Ja. Von Seiten der Verteidigung. Dr. Capesius, haben Sie noch eine Frage oder eine Erklärung abzugeben? Das Wohnen, das stimmt. Ich habe dort gewohnt. Zwar nicht die ganzen Jahre, aber das ist ja nicht wichtig bei der Sache. Ich habe auch den Hausherrn Leo Roda gekannt und wahrscheinlich auch seine Gesellschafterin. Aber die Schilderung vom Sommer 39 in Bistritz mit meiner Frau zusammen, die ist nicht existent. Und ich bin nie in der Nacht auf der Rampe gewesen, das habe ich schon öfter gesagt. Ich bin nur zur Dienstzeit, während der Dienstzeit der Apotheke auf die Rampe gefahren und nicht zu dem Zweck der Selektionen. Das, meine Landsleute, nun schon in x Exemplaren das behauptet haben, das ist deshalb keine Bestätigung. Außerdem, nein, bestimmt nicht, im Gegenteil. Sie haben nicht bestätigt, dass Sie keine Selektion gemacht haben, sondern im Gegenteil, Sie haben gesagt, Sie hätten Selektion gemacht. Das weiß ich, aber das ist keine Bestätigung, dass ich das wirklich getan habe, denn es ist in Rumänien ja darüber eine Art Komplott geschmiedet worden. Die Zeugin kommt aus Israel, Herr Angeklagter. Die Zeugin hat ihre Verbindungen sicher mit Rumänien. Überhaupt keine Verbindungen. Ja, also ich habe sie jedenfalls nicht selektiert, weil ich nicht selektiert habe. Ja. Dr. Capesius hat selektiert. Ich habe ihn sofort erkannt. Ich habe mich sogar sehr gefreut. Ich wollte ihn ansprechen. Aber da er so kalt fragte, wie alt bist du, da hatte ich schon keinen Mut zu antworten. Und keinen Mut, ihm anzubieten. Er soll mich zurücklassen zu meiner Familie. Ich habe doch noch eine Frage. Frau Zeugin, Sie haben geschildert, dass auf der Rampe verschiedene SS-Soldaten gestanden hätten auf der Rampe und Sie nach vorne gehen mussten. Da haben Sie einen Offizier gesehen und haben in ihm den Dr. Capesius erkannt. Meine Frage. An der Rampe? Ja, ja. Bitte? Nur an der Rampe war der Dr. Capesius. Ja, ja. Was? Dann darf ich Sie mal bitten, an die Tafel zu gehen und zu zeigen, was Sie unter der Rampe verstehen. Ja, das ist also, weil ich verspreche mir gar nichts davon. Die Zeugin hat gesagt, wir sind mitten in der Nacht dorthin gekommen. Ich weiß überhaupt noch nicht, ob überhaupt links und rechts Baracken gestanden haben. Die Stelle, wo wir angekommen sind, die war zwar hell erleuchtet, aber sonst kann ich mich dort... Sie hat mir noch nicht mal sagen können, ob Sie überhaupt im Lager ausgeladen worden sind oder gut, vor dem Lager. Das habe ich natürlich auch gehört, ja, Herr Vorsitzender. Ja. Also deshalb verspreche ich mir gar nicht, wenn Sie gut, wollen. Gut, dann, aber weil Sie immer redet von der Rampe, ja. Herr Vorsitzender, die, bei uns, nach unserem bisherigen Wissen, ist die, wird doch die Rampe als das bezeichnet, was unten bei dem Tor beginnt. Ja? Aber an der Rampe, das konnte ich nicht zeigen, ich kann es nicht, weil ich hatte noch mit meinem Vater, ich bin ihm nachgelaufen. Mein Vater war krank, ich wollte ihm was geben, ich hatte bei mir was und da hat er sich verabschiedet. Er wusste, dass er mich nicht mehr wiedersehen wird. Da habe ich nicht beobachten können, wo ich bin. Frau Zeugin, das glaube ich Ihnen, nur weil Sie gesagt haben, an der Rampe, da habe ich den Dr. Capesius gesehen. Und deshalb ich habe ihn sofort getan. Jawohl. Ich möchte deshalb von Ihnen wissen, was Sie unter der Rampe verstehen. Unter der Rampe verstehe ich so viel, dass er dort selektierte. Er schickte nach rechts und schickte nach links. Frau Zeugin, bitte um Entschuldigung. Ich weiß, dass es also für Sie furchtbar ist, wenn Sie diese Situation hier nochmal schildern sollen. Aber das ist keine Antwort auf meine Frage, die ich gefragt habe, was Sie unter der Rampe verstehen. Sie haben jetzt nur geschildert, was eine Person gemacht hat. Herr Reismann, ich glaube, wir müssen der Zeugin mal helfen. Frau Zeugin, wir verstehen unter der Rampe das Stück, was neben den Gleisen herläuft. Ja. Also vom Ende des Zugs bis zum Anfang des Zugs ist rechts ein Stück, ein Weg, würde ich mal sagen, ein Weg gedreht, nicht? Und das ist für uns die Rampe. Für Sie scheint der Begriff Rampe etwas anders zu sein. Was verstehen Sie denn unter Rampe? Verstehen Sie auch diesen Streifenweg, der neben den Gleisen herläuft? Wir wurden dort aufgestellt und dann wurden wir nach vorne geschickt. Ja, und da, wo Sie aufgestellt wurden, war das auch schon Rampe? Das war noch keine Rampe, weil wir waren doch viele. Ja. Und bis wir zur Rampe. Das war noch keine Rampe. Ja. Und wann fing denn die Rampe an? Vor mir waren schon sehr viele Leute. Also meinen, verstehen Sie denn unter der Rampe vielleicht die Stelle, wo die Leute standen, die Sie eingewiesen haben nach links oder rechts? Ja. Das ist für Sie die Rampe? Die Rampe. Und dort stand Dr. Capesius. War das ein erhöhtes Protest? Ich kann mich nicht erinnern. War das erhöht? War dieser Standplatz erhöht? Oder war der auf der gleichen Ebene, wie Sie marschierten? Ja. Als ich angekommen bin, da sah ich den Offizier, den SS-Offizier dort stehen. Sagen Sie mal bitte, Frau Zeugin, wer hat Ihnen denn diesen Begriff Rampe überhaupt erklärt? Sie sprechen heute von der Rampe. Wer hat Ihnen denn gesagt, was eine Rampe ist? Wir wussten, dass das die Rampe ist. Woher wussten Sie das? Weil dort wurden wir doch verteilt. Dort wurden wir doch auf einer Seite und auf der anderen Seite geschickt. Naja, es wird sich wohl kaum klären. Ja, es wird sich nicht klären lassen. Frau Zeugin, Sie haben dort den Dr. Capesius gesehen. Haben Sie außer den SS-Soldaten und Herrn Dr. Capesius noch andere SS-Offiziere gesehen? Nein, es war nur Dr. Capesius dort. Der dort stand? Nur ein. Andere haben Sie nicht gesehen? Nein, es waren nur Soldaten, die uns dann ins Bad begleiteten. Ja, das ist wieder ein späterer Vorgang. Ich bin immer noch dabei, Sie waren ja bei den Frauen. Ja. Und Sie haben vorhin geschildert, die Männer waren gesondert. Ja. Hat denn der eine Männer und Frauen selektiert? Wir kamen doch zuerst, die Frauen kamen an die Reihe. So dass sie das andere nicht sehen konnten. Die Männer blieben noch hinten stehen? Die fahren auf einer anderen Seite. Ja, eben, gestellt. Deshalb, Sie haben vorhin geschildert, ja. In zwei Gruppen beim Aussteigen. Auf der einen Seite die Frauen, auf der anderen Seite die Männer. Und dann sind sie aufgefordert worden, nach vorne zu gehen. Ja. Bis zu demjenigen, der selektierte. Ja. Und nun möchte ich von Ihnen wissen, sind die Männer zuerst selektiert worden oder blieben die stehen? Die oder sind die Frauen stehen, zuerst? Wir sind zuerst, die Frauen. Die Frauen zuerst? Ja. Die blieben also, der ganze Zug der Frauen ging also erst an dem Selektieren vorbei? Ja. Gut. Frau Zeugin, was Sie uns gesagt haben, können Sie das mit gutem Gewissen beschwören? Ja. Werden Anträge zur Beeidigung gestellt? Frau Zeugin, den Zeugen Farber vorzudrehen. Sie können wieder gehen.